Im Zusammenhang damit, dass die USA und Südkorea ab 22. August die bisher größte gemeinsame Militärübung als Freedom Guardian durchführen, gab der Sprecher des Generalstabs der koreanischen Volksarmee am 22. August eine Erklärung ab. In der Erklärung hieß es: Die Operationsgruppen der Land-, See- und Luftstreitkräfte der USA, die an der Übung teilnehmen werden, sind schon in Südkorea und dessen Umgebung eingesetzt, um die enormen Menschen- und materiellen Ressourcen der zentralen und lokalen Verwaltungsorgane und der Rüstungs- und Privatunternehmen Südkoreas sind in den vollständigen Kriegsstand getreten. Diesmalige gemeinsame Militärübung als Freedom Guardian, die bis Anfang September stattfinden wird, hat es zum Ziel, die Fähigkeit zum plötzlichen nukleären Präventivschlag der Streitkräfte der Alliierten gegen Nordkorea im Notfall auf der koreanischen Halbinsel zu verbessern und die etappenweisen Aggressionspläne für die Eroberung Nordkoreas wie die Schaffung der Kriegsbedingungen, die Abschreckung, die Operationen für die Ergreifung der Initiative und die Herrschaft über die Schlachtfelder, die Eroberung Pjöngjangs und die Unterstützung der Herrschaft der Regierung in die Tat umzusetzen. Die Feinde behaupten lautstark, dass es eine regelmäßige und offene Übung und eine transparente, normale Übung sei und versuchen, deren Aggressivität und Abenteuerlichkeit zu verhüllen. Aber die gemeinsame Militärübung als Freedom Guardian ist ein direkter Ausdruck der bösen Denke dazu, mit Waffengewalt die Koreaner ihres Lebensraums zu berauben durch die Vernichtung ihrer sozialistischen Staatsordnung, die für die lebenswichtig ist, die Armee und das Volk der TVRK in die elenden Kolonialsklaven zu verwandeln. Die Feinde sollen Bescheid wissen, dass sich die Truppenverbände der koreanischen Volksarmee für den ersten Angriff von jetzt an in ständiger Kampfbereitschaft halten, damit sie allen feindlichen Angriffsgruppen, die an der gemeinsamen Militärübung als Freedom Guardian teilnehmen, präventive Vergeltungsschläge versetzen können. Sie sollen sich merken, dass die koreanische Volksarmee im Falle, dass die Atomkriegsfanatiker selbst das geringste Anzeichen für die Verletzung des heiligen Territoriums, der Territorialgewässer und der Territorialluft zeigen, wo das Souveränitätsrecht der TVRK ausgeübt wird, durch ihre einmaligen erbarmungslosen nuklearen Präventivschläge die Zitadelle der Provokation in Schutt und Asche legen wird. Die revolutionären Streitkräfte der TVRK werden auch künftig die Waffen für die Vernichtung der Feinde festhalten, um den Atomkriegsprovokationen der USA und Südkoreas ein für allemal ein Ende zu setzen. Die Welt wird genau sehen können, dass die USA und Südkorea für ihre tollkühnen Aggressionskriegsübungen ganz schwer büßen werden.